Kann es eigentlich etwas Schöneres geben als einen warmen Frühlingstag und dann noch einen Gottesdienst dabei mit Abendmahl und man fühlt sich richtig wohl, kann ich von mir aus sagen. Ich habe keine Kopfschmerzen mehr. Ich brauche nicht mehr zu husten. Weißt du nicht, wie lange das geht. Rundum ist man zufrieden. Und dann ist man noch im Haus Rama und kann in alte, weise Gesichter sehen. Ja, was will ich denn mehr? Das muss ich mal so sagen heute. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Sorgen selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Kar-Samstag. Es liegt eine Strecke hinter uns, die Passionszeit, die ist in wenigen Stunden, genauer gesagt um 12 Uhr oder um 24 Uhr heute Nacht zu Ende. Es ist auf jeden Fall eine Zeit, die auf einen Höhepunkt zusteuert. Einen Höhepunkt hatten wir gestern schon. Das war der Karfreitag. Und der nächste Höhepunkt, der geschieht in wenigen Stunden, wie ich eben schon sagte, das ist die Auferstehung. Aber es ist noch nicht so weit. Und wir wollen auch jetzt nicht die Zeit vorausdrehen, sondern uns hineinfühlen in das, was heute vor vielen, vielen Jahren geschehen ist. Gründonnerstag, etwa im Jahre 30 unserer Zeitrechnung. Noch heute zählen wir so. Wir zählen nach Christi Geburt. Und die, die nicht an den Herrn glauben, die zählen genauso. Gründonnerstag, etwa im Jahre 30 unserer Zeitrechnung. Jerusalem. Es ist vor dem Passafest. Alle sind sie zusammengekommen in dem Haus. Simon, der jetzt Petrus heißt, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Andreas und Philippus, Bartholomäus und Matthäus, Thomas und Jakobus, der Sohn des Alphäus, Thaddäus und Simon von Kana und Judas Ischariot. Alle sind sie beisammen in dem Haus und Jesus ist in ihrer Mitte. Drei Jahre waren sie zusammen. Gründonnerstag, etwa im Jahr 30 unserer Zeitrechnung in Jerusalem. Sie sitzen beim Abendessen, Jesus und seine 12 Freunde. Da steht der Herr auf und zieht das Gewand eines arbeitenden Menschen an, gießt Wasser in ein Becken, fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen, trocknet dann die Füße ab. Allen hat er die Füße gewaschen. Thomas, Thaddäus, Simon von Kanaan und sicherlich auch Judas. Da steht nicht in der Bibel, dass er um ihn einen großen Bogen gemacht hat. Sie alle lassen es sich gefallen. Gründonnerstag, etwa im Jahr 30 unserer Zeitrechnung in Jerusalem. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, einem nach dem anderen. Aber dann passiert es, ein ungeheurer Zwischenfall. Da kommt Simon Petrus an die Reihe. Er fragt, ob das auch alles so richtig ist. Jesus wäscht Petrus die Füße. Eigentlich sollte es anders sein. Eigentlich müsste es anders sein, dass Petrus Jesus die Füße wäscht. Aber der Herr duldet keinen Widerspruch. Da möchte ich am liebsten sagen, Petrus, das verstehst du jetzt noch nicht. Später wirst du es erfahren. Aber dieser Petrus, der wehrt immer noch ab. Aber Jesus macht es ihm deutlich. Das ist jetzt wichtig für dein Leben. Gründonnerstag, etwa im Jahr 30 unserer Zeitrechnung in Jerusalem. Und jetzt ist der Simon Petrus so richtig auf den Geschmack gekommen. Und da sagt er, nee, nicht nur die Füße, auch die Hände und das Haupt und den ganzen Körper. Jesus soll ihm auch den Kopf waschen. Ob Petrus weiß, was er da verlangt? Aber Jesus, der Herr, lässt es bei den Füßen. Das soll euch ein Zeichen sein, sagt er. Ein Beispiel. Jesus ist der Herr und Meister. Jesus tut einen Dienst der Liebe. So sollt ihr auch untereinander gesinnt sein. Gründonnerstag, etwa im Jahr 30 unserer Zeitrechnung in Jerusalem. Jesus und seine Jünger sind beim Abendessen. Es ist ein festliches Abendessen. Das Passafest ist nahe, da feiern alle Juden bis in die heutige Zeit. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und ihr sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, für euch und alle Nachkommen, als ewige Ordnung. Da wird eine Woche lang gefeiert, so wie sie es immer getan haben, zur Erinnerung an ihre Befreiung aus der ägyptischen Knechtschaft. Jesus hält an dieser wertvollen Tradition fest. Gründonnerstag, etwa im Jahr 30 unserer Zeitrechnung in Jerusalem. Es ist am Passafest eine gepflegte Tradition. Aber dann geschieht wieder etwas und damit wird alles anders. Jesus nimmt, wie wir das gleich auch machen werden, das Brot, spricht ein Dankgebet, gibt es seinen Jüngern und dann sagt er etwas, was bis heute die Menschen verändert hat. Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und dann nimmt er den Kelch mit dem Wein, spricht wieder ein Dankgebet, gibt den Kelch seinen Jüngern und dann sagt er wieder etwas, was bis heute die Menschheit verändert hat. Nehmt, trinket, das ist mein Blut, es ist für euch und für viele vergossen zur Vergebung eurer Sünden. Gründonnerstag, etwa im Jahre 30 unserer Zeitrechnung in Jerusalem. Judas Iskariot ist bei denen Jesus die Füße gewaschen hat, denen Jesus dienen wollte. Obwohl Jesus ihm die Füße gewaschen hat, hat er schon beschlossen, diesen Menschen zu verraten. Und die Anwesenden, Jesus ausgenommen, wissen davon noch nichts. Und dann prischt Jesus nach vorne und sagt, einer von euch wird mich verraten. Die Ratlosigkeit. Herr, wer ist es? Sie hatten alle das Gespür, sie könnten es selber sein. Sonst hätten sie nicht gefragt. Herr, bin ich's? Wer ist es? Und Jesus taucht den Bissen ein und gibt ihn Judas. Und traurig sagt er, was du tust, das tue bald. Gründonnerstag etwa im Jahre 30 unserer Zeitrechnung. In den Abendstunden in Jerusalem. Das Essen ist beendet. Judas ist gegangen, um Jesus zu verraten. Die Stimmung ist am Nullpunkt. Und dann setzt Jesus noch eins drauf. Ihr werdet euch heute Nacht alle über mich ärgern. Ich nicht, sagt Petrus. Gerade du, sagt Jesus. Noch bevor es morgen wird, noch vor dem Hahnenschrei, wirst du mich verleugnen. Wirst du mich verleugnen? Das dritte Mal wirst du mich verleugnen. Wirklich nicht, Jesus, sagt Petrus. Wirklich nicht, Jesus, sagen Johannes und Bartholomäus, Thomas und all die anderen. Gründonnerstag, etwa im Jahre 30 unserer Zeitrechnung, im Garten Gethsemane in Jerusalem. Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes sind zusammen. Jesus bittet sie zu wachen. Er will beten, aber alle anderen schlafen. Nur eine Stunde sollt ihr mit mir wachen. Ist das etwa zu viel verlangt? Das geschieht nicht nur einmal, es geschieht zum zweiten Mal und es geschieht zum dritten Mal. Wie enttäuscht mag Jesus wohl gewesen sein. Ich gehe in den Tod und ihr schlaft. Und dann heißt es, kommt, lasst uns gehen, der Verräter ist da. Gründonnerstag, etwa im Jahre 30 unserer Zeitrechnung im Garten Gethsemane in Jerusalem. Die Verlogenheit feiert ihren Triumph. Judas kommt auf Jesus zu und küsst ihn. Aber dieser Kuss ist nicht ein Zeichen der Liebe. Es ist das Zeichen des unbarmherzigen Zugriffs des Verrates. Wie ein Räuber wird Jesus gefangen genommen. Und es hätte doch so viele Gelegenheiten gegeben, dass er verschwindet. Die Verlogenheit hat über die Liebe gesiegt am Beginn dieser Nacht. Karfreitag, etwa im Jahr 30 unserer Zeitrechnung. Und jetzt geht alles ganz schnell. Das Verhör bei Hannas, dem hohen Priester, Verleugnung des Petrus, die erste Gerichtsverhandlung im Hause von Kaiphas, die Verhöhnung Jesu und die Gerichtsverhandlung vor dem Hohen Rat. Dann die Vorführung vor Pilatus, danach die Vorführung Jesu vor Herodes, dann wieder zu Pilatus und dann die Verurteilung. Kreuzigung, Finsternis und dann am Karfreitag der Tod. Dann das Begräbnis vor Ausbruch der Dunkelheit. Pilatus erstellt eine Wache, das Grab wird versiegelt. Karsamstag, heute 2016. Sind das nur Erinnerungen? Erinnern statt vergessen? Wer interessiert sich heute noch für Karfreitag oder Karsamstag? Hier ist ein Osterfeuer, da ist eine Disco, Karsamstag. Auch in dieser Nacht, auch in unserem Landkreis. Wir aber, die wir heute zum Gottesdienst gekommen sind, wir feiern das Gedächtnis dieses Tages. Karsamstag im Jahre 2016 nach Christi Geburt. Jesus stellt uns die Frage, verstehst du, warum ich dein Diener sein will? Willst du mich auch verraten? Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Nur eine Stunde? Willst du mich auch verleugnen? Als wenn es das heute nicht mehr geben würde. Verrat an Jesus, der Verrat von Bruder und Schwester. Verleugnen von Jesus, weil die anderen reden. Willst du mich auch verleugnen? Ostersamstag 2016 in Müden. Jesus stellt uns nicht nur diese Fragen, er antwortet auch mit seinem Leben. Du kannst mir nachfolgen, auch wenn du dich nicht mehr frei bewegen kannst, nur noch mit Krückstock oder mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl dich fortbewegen kannst. Du kannst und darfst mir nachfolgen von diesem Tag an. Denn auch zu uns wird er gleich sagen, das ist mein Leib, das ist mein Blut, für dich in den Tod gegeben. Das ist Ostersamstag 2016 im Haus Rama in Müden. Amen. Wir haben ja bei der Predigt schon etwas von dem Abendmahl gehört. Und wenn wir jetzt zusammen, das ist für mich das erste Mal mit euch, das Abendmahl feiern, so müssen wir, so nicht so sollen wir, sondern so müssen wir wissen, dass das genau der gleiche Herr ist, der uns einlädt wie damals in Jerusalem. Natürlich sind die Formen anders, ganz anders, aber es ist der gleiche Herr, auch wenn ihr jetzt nur uns beide hier seht. In Wirklichkeit ist das nicht die Ruth, sondern unser Heiland, der euch Brot und Wein reicht. Ganz wichtig. Und dann können wir uns getrost vorstellen, dass dieser Abendmahlstisch, der damals begonnen hat, durch die Jahrtausende geht, bis heute hier in das Altenheim Rama. Oben an der Spitze, da sitzt Jesus. Und dann kommen die Jünger und die vielen Christen, die alten Kirchenväter, auch die berühmten Leute wie Bach, Händel, Luther Paul Gerhardt, ich sehe die großen und kleinen Jünger Jesu, die Märtyrer und alle Menschen, die sich zu Jesus gehalten haben und mit ihm das Abendmahl gefeiert haben. Wir sind dabei. Wir sind richtig dabei. Reicht bis nach Müden. Wir sind eingeladen. Wir dürfen kommen und da gibt es kein Wenn und kein Aber. Das Abendmahl, das ist auch wichtig zu hören, ist Evangelium zum Essen. Das Essen spielt sich normalerweise im Mund ab, geht dann in den Magen, geht auch nicht so sehr in den Kopf. Dafür ist der Magen ja zuständig, dass alles verdaut wird. Und auch nicht so im Herzen, obwohl Kopf und Herz von dem Essen auch leben. Aber nach jedem Bissen und nach jedem Schluck sorgt das Abendmahl dafür, dass es nicht nur dem Kopf und dem Herz, sondern dem ganzen Menschen gut geht. Wir dürfen Jesus sehen und seine Freundlichkeit im wahrsten Sinne des Wortes schmecken und sehen, sodass man ein bisschen locker sagen kann, wir dürfen Jesus zum Anbeißen gern haben. Dicke Bücher wurden über das Abendmahl geschrieben, aber es waren doch nur 4 Worte, die den Menschen einluden. Es ist alles bereit. Aber es sind nicht die klugen Gedanken der Menschen, die den Magen erreichen. Es ist das gebrochene Brot und der Wein. Nicht nur in den Worten des unbekannten Wanderers, sondern im Brechen des Brotes haben die Emmaus-Jünger ihren Jesus erkannt. Auch wenn sie vorher an dem Scheitern und an dem Leiden fast verrückt wurden. Und das gilt auch an einem solchen Tag. Jesus ist hier. Jesus geht mit uns. Und Jesus will den Judas in uns austreiben. Judas wurde auch eingeladen. Auch er lädt uns ein. Jesus war mitten unter ihnen. Er ist jetzt mitten unter uns. Aber wir wollen daraus keinen Judastag machen, sondern einen Jesustag. Jesus ist wichtig. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Unser Herr spricht, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Wir wollen miteinander beten. Herr, wir danken dir, dass du uns so persönlich einlädst, dass du nicht sagst, du bist es nicht wert, sondern dass du uns zu dir holst, dass wir dich schmecken und sehen und liebhaben dürfen. Herr, das machst du uns heute wieder ganz neu deutlich. Und dafür danken wir dir. Amen. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Kommt, denn es ist alles bereit. Wir wissen alle, von einem Bissen Brot und von einem Schluck Wein wird kein Mensch satt. Die Kalorien sind gleich null. Und doch erwächst aus dem kleinen winzigen Häppchen Brot und dem winzigen Schluck Wein eine ungeahnte Kraft, die uns in Bewegung setzt. Weg von dem Judasdenken, hin zu Jesus, unserem Herrn. Amen.